Aufgabe 12b. Hausmittel. Nehmen Sie die Tabletten dreimal täglich. Den Saft müssen Sie morgens und mittags trinken. Sie bekommen einen Verband. Nehmen Sie die Tropfen bitte alle 2 Stunden ein. Tragen Sie die Salbe dünn auf. Haben Sie Pflaster zu Hause? Sie bekommen eine Spritze gegen die Schmerzen.